seltsamen Traum, mit Flügeln am Arm in unendlichem Raum. Die Sehnsucht ist groß und wir möchten so gern, zur Sonne so weit, zu den Sternen so fern. Wir wachsen durch Kampf mit Sturm und Braus, von selbst über Kleinmut und Schwächen hinaus, und trinken in Herzen berauscht und gebannt das himmlische Licht über irdischem Land. Wir sind unseres Schicksals Schmied, wir singen ein leuchtendes, trotziges Lied. Wir fühlen beglückt über Wolken und Höhen, das Leben ist glüht, soll die Welt doch vergehen. Wir treiben kein leichtes, vermessenes Spiel, wir haben ein stolzes, ein köstliches Ziel. Wir weisen den Weg aus Taumel und Tanz, in einsamen, ewigen, silbernen Land. Durch Kampf mit Sturm und Braus, und selbst über Kleinmut und Schwächen hinaus, trinken in Herzen berauscht und gebannt das himmlische Licht über irdischem Land. Wir treiben kein leichtes, vermessenes Spiel, wir haben ein stolzes, ein köstliches Ziel. Wir weisen den Weg aus Taumel und Tanz, in einsamen, ewigen, silbernen Glanz. Wir weisen den Weg aus Taumel und Tanz, in einsamen, ewigen, silbernen Glanz.